Eine andere große Frage war noch notwendig, dass sie gelöst wurde. Es war dies die furchtbarste Aufgabe und der furchtbarste Auftrag, den eine Organisation bekommen konnte. Der Auftrag, die Judenfrage zu lösen. Ich darf auch hier in diesem Kreis wieder in aller Offenheit mit ein paar Sätzen das sagen. Es ist gut, dass wir die Härte hatten, die Juden in unserem Bereich auszurotten. Fragen Sie nicht, wie schwer das war, sondern haben Sie als Soldaten, ich möchte fast sagen, ein Verständnis dafür, wie schwer ein solcher Befehl durchzuführen ist. Haben Sie aber auch bei kritischer Prüfung nur als Soldaten für Deutschland denkend den logischen Schluss, dass es notwendig war, denn allein der Bombenkrieg wäre nicht durchzuhalten gewesen, wenn wir das jüdische Volk noch in den Städten gehabt hätten. Ich habe auch eine Überzeugung. Die Front bei Lemberg in Geragula wäre nicht zu halten gewesen, wenn die großen Ghettos in Lemberg, in Krakau, in Lublin und in Warschau noch da gewesen wären. Der Zeitpunkt, zu dem wir das letzte große Ghetto in Warschau, nenne ich ruhig die Zahl, mit über 500.000 Juden, in 5 Wochen Straßenkämpfen ausgeräumt haben, im Sommer 1943 war gerade der letzte Zeitpunkt. Ebenso will ich, wie ich auch gleich einen Gedanken, der sicherlich gedacht wird, gleich beantworten will. Der Gedanke, der nämlich dahingegen gedacht wird, dass man sagt, ja, wissen Sie, dass Sie die erwachsenen Juden umbringt, das verstehe ich völlig. Aber wie können Sie Frauen und Kinder? Da muss ich Ihnen etwas sagen. Die Kinder werden eines Tages groß werden. Wollen wir so unanständig sein, dass wir sagen, nein, nein, nein, da sind wir zu schwach dazu. Aber unsere Kinder, die können ja dann mit denen mal sich abgeben. Und die sollen das auch mal auskämpfen. Dass dann dieser jüdische Hass, groß gewordener kleiner, heute kleiner und später groß gewordener Rächer, sich an unseren Kindern und Enkeln vergreift, dass sie noch einmal das Problem zu lösen haben. Dann aber in einer Zeit, wenn kein Adolf Hitler mehr lebt. Nein, das können wir nicht verantworten. Das wäre feige gewesen und deswegen haben wir eine klare Lösung vorgezogen, so schwer wie sie war.